Mein Vortrag heute Abend geht ja wie angekündigt zum Thema des sogenannten Wachstumszwangs, zur Klimakrise und auch zu den politischen Formen, damit umzugehen, zu einer Kritik daran. Und was ich versuchen möchte, ist anhand der Kritik einiger Formen mit dem Klima, mit der Klimakrise umzugehen, nochmal deutlich zu machen, worauf eigentlich es ankommt. Zunächst mal bei der Analyse dessen, was diese Klimakrise ausmacht, also überhaupt die ganze Frage der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen ausmacht und wie das mit der Art und Weise der Reichtumsproduktion eben der kapitalistischen Gesellschaft zusammenhängt. Es gibt ja so zwei große Tendenzen in der Diskussion, wie auf den Klimawandel reagiert werden soll oder auf die Klimakrise. Das ist zum einen das Konzept des sogenannten grünen Kapitalismus oder nachhaltiger Kapitalismus. So ein Schlagwort ist auch dieser Green New Deal. Da geht es ja im Wesentlichen darum, die kapitalistische Produktionsweise zu regulieren. Die Vorstellung dahinter ist, man könne den Kapitalismus so weit regulieren, dass er nachhaltig wird, also ökologisch nicht schädlich, dass zum Beispiel CO2 vermieden wird, dass Produktion klimaneutral stattfindet, Rohstoffe recycelt werden und so weiter. Findet das auch zum Beispiel im grünen Parteiprogramm oder neuerdings sogar von der Investmentfirma BlackRock, die jetzt gesagt hat, die Unternehmen aufgefordert hat, sich in Anführungsstrichen nachhaltig aufzustellen, damit die Profite langfristig stimmen. Das ist so die eine Richtung, und die andere Richtung, die jetzt nicht Mainstream ist, sondern Kritik an diesem grünen Kapitalismuskonzept, das ist die Position der sogenannten Postwachstumsökonomie oder in Englisch auch Degrowth, ja, also mit dem Deutschen oft übersetzt mit Wachstumsrücknahme. Diese Position plädiert für eine radikale Senkung des Konsums. Also grob gesagt, jetzt, ich gehe da auch noch näher drauf ein, Regionalisierung der Wirtschaft, weitgehende Zurückdrängung der industriellen Produktion, auch der modernen Technologie und auch zurück zu Anteilen von Subsistenzproduktion. Ein prominenter Vertreter in Deutschland ist der Nico Pech, der, wie ich eben gehört habe, auch gestern in Stuttgart hier referiert hat, in der Uni, glaube ich. Gut, darauf werde ich dann auch gleich nochmal etwas eingehen. Was macht jetzt aus meiner Sicht die grundsätzliche Problematik oder gemeinsame grundsätzliche Problematik dieser Ansätze aus, bei aller Gegensätzlichkeit, die sie haben? Das Gemeinsame dieser beiden Ansätze ist, dass sie die Form der Reichtumsproduktion, die die kapitalistische Gesellschaft auszeichnet und die eine spezifische, eine historisch spezifische Form der Reichtumsproduktion, die also nur gültig ist für diese Gesellschaft, diese Form der Reichtumsproduktion wird hier in beiden Ansätzen immer schon vorausgesetzt und nicht hinterfragt. Und beide Ansätze versuchen auf unterschiedliche Weise jeweils auf Grundlage dieser Form der Reichtumsproduktion Vorschläge zu machen, wie die Gesellschaft also ökologischer, nachhaltiger etc. gestaltet werden könnte. Da sind dann die einen, die sagen, Wachstum ist gar nicht das Problem, wir müssen das Wachstum nur in ökologisch verträgliche Bahnen lenken. Das ist die Green Economy oder Green New Deal. Die anderen sagen, Wachstum ist das zentrale Problem und deshalb muss die Produktion auf ein niedriges Maß zurückgefahren werden. Wir müssen uns alle beschränken, einschränken beim Konsum und so weiter. Aber die eigentlich zentrale Frage, die meines Erachtens im Mittelpunkt stehen sollte, die wird nicht gestellt, und das ist die Frage nach der Art oder nach der Form der Reichtumsproduktion. Ich halte diese Frage für ganz zentral und ich hoffe, das wird auch deutlich im Laufe des Vortrags, warum sie zentral ist, und möchte deswegen auch damit beginnen, kurz zu klären, was diese Form der Reichtumsproduktion ausmacht. Zunächst einmal ist es ja offensichtlich, dass Reichtum in der kapitalistischen Gesellschaft wesentlich in Form von Waren produziert wird, also in Dingen für den Verkauf. Ja, wir finden das ja auch schon im gleich die ersten Sätze im Band 1 des Kapital von Karl Marx, der damit beginnt, dass er sagt, der Reichtum in den Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, stellt sich dar als eine ungeheure Warensammlung und deswegen beginne ich mit der Analyse der Ware. So ungefähr fängt das Kapital an und das hat auch seinen Sinn. Ich will jetzt nicht hier eine kurze Einführung in das Kapital machen, würde zu weit führen. Ich muss aber trotzdem auf ein paar Begrifflichkeiten kurz eingehen, die kurz skizzieren, um verständlich zu machen, was wie gesagt so im Zentrum der Analyse der Klimakrise stehen sollte und damit auch zentral sein sollte für die Frage, wie kann diese Krise, wenn man so will, bewältigt werden. Also gesellschaftlicher Reichtum wird in der kapitalistischen Gesellschaft in Form von Waren produziert. Und das heißt, wenn wir uns die Ware anschauen, die Ware zerfällt in zwei Seiten. Sie hat einen Gebrauchswert, das ist also die nützliche Seite, die relevant ist für denjenigen oder diejenige, die diese Ware kauft. Also ein Fahrrad hat den Gebrauchswert, sich bewegen zu können, in der Stadt oder sonst wo auf dem Land, also auf jeden Fall relativ schnell bewegen zu können. Und diese Ware hat aber auch einen Tauschwert. Das ist die Seite, die den Verkäufer oder die Verkäuferin interessiert, nämlich das, was sich dann im Geld ausdrückt. Sie ist so und so viel wert, sie kostet so und so viel. Das ist schon mal elementar. Ja, es sind zwei Seiten. Das heißt, die Grundform des Reichtums der kapitalistischen Gesellschaft ist doppelseitig. Und damit ist eigentlich schon etwas auf etwas hingewiesen, was für die weitere Analyse zentral ist. Wir haben hier zwei Seiten, einen doppelseitigen Reichtum. Also, und dieser doppelseitige Reichtum ist einer, oder die zwei Seiten dieses doppelseitigen Reichtums sind zum einen die konkrete stoffliche Seite, der sogenannte stoffliche Reichtum. Ja, das wäre dann beim Fahrrad eben dieser Gebrauchswert zu fahren. Und der abstrakte Reichtum, die abstrakte Seite, der sich darstellt im Wert. Das ist so und so viel Wert dargestellt im Geld. Also eine Doppelseitigkeit des Reichtums. Und was jetzt diesen abstrakten Reichtum, warum spricht man hier vom abstrakten Reichtum, wenn man von dieser, oder kann sprechen vom abstrakten Reichtum, wenn man diese Seite des Tauschwerts oder des Werts betrachtet? Kurz gesagt, ganz einfach deswegen, weil hier abstrahiert wird von dem Inhalt. Ja, also alle Waren sind gleich in Bezug auf eine bestimmte Summe Geld oder eine bestimmte Summe Wert dargestellt in Geld. Darin sind sie alle gleich und zwar unabhängig vom Inhalt. Es wird also vom Inhalt dieser Dinge abstrahiert. Aber was steht dahinter? Das ist jetzt ein ganz wesentlicher Punkt. Was steht eigentlich hinter diesem Tauschwert oder hinter diesem Wert? Da gibt es auch eine sehr lange Diskussion in der ganzen Volkswirtschaftslehre. Bei Karl Marx wird ja bekanntlich gesagt, hinter dem Wert steht die gesellschaftliche Arbeit. Und da gibt es eine große Diskussion darüber und Kritik daran, die ich jetzt hier nicht aufziehen will. Aber ich will den Blick einmal darauf richten, was hinter dieser Ware eigentlich steht. Wenn wir es ernst nehmen, dass es sich dabei um eine historisch spezifische Form des Reichtums handelt, die nur in der kapitalistischen Gesellschaft dominant ist. Ja, also es ist die dominante Form des Reichtums. Waren gab es auch in anderen Gesellschaften, aber in der kapitalistischen Gesellschaft ist das die dominante Form des Reichtums. Dann verweist es darauf, dass diese Gesellschaft auch einer ganz bestimmten Form gesellschaftlicher Beziehung gemäß strukturiert ist. Und diese gesellschaftliche Beziehung ist zunächst mal ganz grob gesagt, die Gesellschaft zerfällt in lauter vereinzelte Einzelne, ganz grundsätzlich gesprochen, die sich fremd gegenübereinander sind oder sich fremd gegenübereinander auch verhalten und miteinander in Beziehung treten, indem sie Waren produzieren und gegeneinander, miteinander in Beziehung setzen. Also ich tausche eine Ware gegen die andere. Und diese Zersplitterung der Gesellschaft in vereinzelte Einzelne ist eben auch keinesfalls selbstverständlich. Ja, es gibt ja so diese Vorstellung, die tausendmal durchgekaut wird in den Volkswirtschaftslehre-Lehrbüchern, dass der Mensch immer schon ein egoistisches, vereinzeltes Wesen war, der immer getauscht hat, und schon die Steinzeitmenschen haben angefangen, Fell gegen Eier oder gegen Wild oder was auch immer zu tauschen. Das ist ja Unfug. Auch jeder Historiker, der sich auskennt, wird sofort sagen oder sagt sofort, das ist völliger Unfug. Das ist eine Projektion, da wird also eine Struktur dieser Gesellschaft in die Vergangenheit projiziert. Es macht gerade die Grundstruktur der kapitalistischen Gesellschaft aus, diese Zersplitterung in lauter vereinzelte Einzelne. Und das ist auch ein historisches Resultat. Das heißt, den Beginn, die Durchsetzung der kapitalistischen Gesellschaft macht aus die Zerschlagung der vormodernen, traditionell strukturierten Formen gemeinschaftlichen Produzierens, sogenannte moralische Ökonomien, und die Freisetzung der Menschen aus diesen Strukturen, womit dann auch der Zwang einhergeht, sich entweder als Arbeitskraft zu verkaufen oder Dinge zu produzieren und als Waren anzubieten. Das heißt, es ist eine historisch hergestellte gesellschaftliche Beziehung. Und in dieser Beziehung gewinnt nun, ich sagte eben, ich habe die ganze Zeit von Waren gesprochen, aber wo kommen die Waren eigentlich her? Die Waren müssen ja produziert werden, die müssen hergestellt werden. Und wer macht das? Das machen die vereinzelten Einzelnen, indem sie eben Dinge herstellen, die nicht für sie sind, sondern für anonyme andere, eben für den Verkauf. Das heißt, wir hatten zwar gesagt, sie setzen sich über die Waren miteinander in Beziehung, aber in Wirklichkeit ist es ja die Arbeit, über die sie sich in Beziehung setzen. Die stellen etwas her und über diese Produktionstätigkeit stellen sie ihre gesellschaftliche Beziehung her. Aber diese gesellschaftliche Tätigkeit, die ja eigentlich zunächst mal nichts anderes ist, als ich stelle ein Ding her, ein Fahrrad, einen Tisch, ein Bier oder was auch immer, diese Tätigkeit gewinnt eine andere Bedeutung. Sie wird quasi zu der Art und Weise, wie sich die Menschen miteinander vergesellschaften, vermitteln, in Beziehung setzen. Und, das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt, es ist wichtig, geht gar nicht anders, als dass sich diese Arbeit in den Dingen darstellt, nämlich in den Waren. Und weil sie sich in den Waren darstellt, gewinnen dann die Dinge ein Eigenleben. Die Dinge entwickeln ein Eigenleben gegenüber den Menschen und verselbstständigen sich ihnen gegenüber. Das ist also was ganz Verrücktes eigentlich. Marx nennt das dann den Fetischismus der Warenproduktion. Ja, also die gesellschaftlichen Beziehungen sind eigentlich Beziehungen von Menschen untereinander. Aber diese Beziehungen stellen sich da in Dingen, in den Waren. Und diese Waren gewinnen ein Eigenleben und fangen an, die Menschen zu beherrschen. Ja, ich will jetzt gar nicht näher auf diese Frage des Fetischismus eingehen. Könnte man auch eine ganze Menge dazu sagen. Das zunächst mal bei der sehr allgemeinen Fassung belassen und aber doch nochmal genauer hingucken, was diese Verselbstständigung bedeutet. Macht er im Grunde auch einen argumentativen Sprung, also man könnte dann auch einige logische Schritte dazwischen schieben, um das plausibler zu machen, das überspringe ich jetzt ein bisschen. Entschuldigung, das Zentrale ist jedenfalls, dass ich hatte jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, dass die Menschen arbeiten, also Dinge herstellen und sich darüber in Beziehung setzen. Klammer auf, dabei kommt es zunächst mal auf dieser ganz grundsätzlichen Ebene betrachtet nicht darauf an, ob jetzt jemand Waren herstellt, um sie zu verkaufen, oder ob er oder sie die eigene Arbeitskraft verkauft. Das ist natürlich der Normalfall in der kapitalistischen Gesellschaft. Ich stelle nicht als einzelner Produzent oder Produzentin Waren her, sondern ich verkaufe eine Ware, die ich habe, nämlich meine Eigenschaft, arbeiten zu können, an jemand anderen, der damit aber Waren herstellt. Ja, also das ist ja immer eingebunden in diesen Kreislauf. Und weil das so ist, weil das Zentrale eigentlich ist, die Arbeitskraft zu verkaufen, ist die Logik, nach der die kapitalistische Gesellschaft funktioniert und auch die Logik, nach der sich die Waren verselbstständigen, nicht die von Tauschgegenständen. Ja, es ist ja nicht so, dass VW Autos herstellt, um sie gegen Eier oder Brote oder Kühlschränke einzutauschen. Ja? VW stellt Autos her, um eine bestimmte Summe Kapital zu verwerten. Also aus einer Summe Geld mehr Geld zu machen. Ja? Und das ist die Logik, nach der die gesamte kapitalistische Gesellschaft funktioniert, nachdem der kapitalistische Kreislauf angetrieben wird. Aus Geld mehr Geld machen, Kapital zu vermehren und dieses Kapital immer wieder neu zu investieren, um immer wieder neuen zusätzlichen Wert zu schöpfen. Das ist die Art und Weise, also dieser selbst ist eigentlich jetzt Selbstzweck. Ja? Also es gibt am Anfang steht eine Summe Wert, eine Summe dargestellt im Geld, die wird investiert, muss vermehrt werden und kommt gewissermaßen wieder bei sich selbst an. Also aus einer bestimmten Summe Geld ist mehr Geld geworden. Qualitativ hat sich aber nichts geändert. Es ist einfach eine Abstraktion von den Dingen, ja, dargestellt in diesem Wert, hinter der die Arbeit steht, die die Menschen geleistet haben, um sich miteinander in Beziehung zu setzen. Und dieser Wert, dargestellt, der sich immer in den Waren darstellt, dann auch, der bezieht sich auf sich selbst, der muss sich immer wieder neu in die Produktion geworfen werden, um sich zu vermehren. Ist also eine Selbstzweckbewegung. Und das ist die Art und Weise, wie in der kapitalistischen Gesellschaft die Verselbstständigung der Waren gegenüber den Menschen funktioniert. Oder genauer gesagt dann eben die Verselbstständigung des Werts der Waren gegenüber den Menschen. Wir haben es hier also mit einem System zu tun, was gewissermaßen eine Selbstläufigkeit entwickelt und in der also die Beziehungen der Menschen sich darstellen in Dingen, in Waren und diese Dinge gegenüber den Menschen eine eigene Macht werden, ihnen gegenübertreten als Zwang. Ja, also das ist ein Zwang, ein struktureller Zwang, der den Menschen, der der Gesellschaft und allen Menschen in der Gesellschaft entsprechende zu Dingen zwingt, die sie tun müssen, was nicht heißt, dass sie nicht auch freie Entscheidungen hätten, aber erstmal zunächst mal ist es ein allgemeiner Zwang, der herrscht, zum Beispiel der Zwang, die Arbeitskraft zu verkaufen, um zu überleben, der für die allermeisten Menschen gültig ist. Oder überhaupt, wenn ich etwas haben will, das in Form von Waren mir anzueignen, also irgendetwas zu verkaufen oder wenn ich ein Vermögen habe, bin ich natürlich frei raus, aber trotzdem muss ich mich zum gesellschaftlichen Reichtum auch in der Form von Konsum von Waren verhalten. Das heißt, diese Beziehung, sich zueinander in der Form von Waren zu verhalten oder die Beziehung über Waren herzustellen, die ist allgemein. Und damit sind eine ganze Reihe von Zwängen verbunden, die ich jetzt nicht im Einzelnen auflisten will, sondern nur auf einige wichtige den Blick richten möchte, die für die Fragestellung der Zerstörung der Naturgrundlagen, des Klimawandels als speziellen Fall davon oder besonders dramatischen Fall davon relevant sind oder besonders relevant sind. Also wie gesagt, grundsätzlich haben wir es zu tun mit einer Verselbstständigung der Waren gegenüber der gesellschaftlichen Beziehung in der Form von Waren gegenüber den Menschen. Und da es der Wert ist, um den es hier geht, also der Wert muss vermehrt werden, haben Sie es hier zu tun mit dem abstrakten Reichtum, also der abstrakten Seite der Ware, der hier eine Eigendynamik gewinnt und die Gesellschaft beherrscht. Die Gesellschaft unterliegt also dem Zwang des abstrakten Reichtums oder der Dynamik, die dieser abstrakte Reichtum entwickelt und alles andere, was produziert wird, wie es produziert wird, unterliegt oder muss diesem Zwang gewissermaßen befolgen. Was das zunächst ausmacht, ganz grundsätzlich, ist eine, und für unser Thema ausschlaggebend, ist eine endlose Selbstzweckbewegung, also eine Endlosigkeit dieser Bewegung, weil es ja immer was Quantitatives ist. Aus Geld muss mehr Geld werden. Das ist ein Prozess, der nie endet. Ja? Und da ist eigentlich schon das ausgedrückt, was landläufig so als Wachstumszwang benannt wird. Ja, der Wachstumszwang wird relativ unspezifisch genannt, man sagt nicht so genau, wo kommt es eigentlich her, aber hinter diesem Wachstumszwang steht nichts anderes als diese Selbstzweckbewegung. Ja, es gibt keinen Zwang, der aus einem Fahrrad, aus einem Tisch, aus einem Kühlschrank folgt, immer mehr Kühlschränke und Fahrräder zu produzieren. Das wäre absurd, den Zwang gibt es nicht. Der Zwang kommt daher, dass dieser Kühlschrank, dieses Fahrrad, dieser Tisch eine bestimmte Summe Wert darstellt und dass er nur produziert wird, um diese Summe Wert zu vermehren, ja, um mehr Wert daraus zu machen. Das ist also der Treiber, der Wachstumstreiber, nämlich dieser endlose Selbstzweck, diese endlose Selbstzweckbewegung des abstrakten Reichtums. Das ist zunächst einmal das, was auch historisch die Dynamik des Kapitalismus ausmacht. Ich meine, der Kapitalismus hat sich ja in einer ungeheuren Geschwindigkeit über die gesamte Erde ausgebreitet, Regionen und Länder unterworfen, Bereiche der Gesellschaft integriert, innerhalb von 200 Jahren praktisch die gesamte Welt erfasst und durchdrungen. Und diese Dynamik kommt daher, weil es nämlich immer, das Kapital immer danach strebt, seine Grenzen zu überwinden und sich immer weiter auszubreiten, weil es immer neue Felder der Verwertung suchen muss. Wenn ich von Kapital rede, meine ich damit diese selbstläufige Bewegung zunächst einfach mal nur als strukturellen Zwang. Das ist zunächst mal der eine grundlegende Aspekt des sogenannten Wachstumszwangs. Zweitens, das ist jetzt auch ein ganz zentraler Aspekt, wird aber dieser Wachstumszwang noch verschärft durch einen weiteren inneren Widerspruch dieser Form der Reichtumsproduktion. Worin besteht dieser Widerspruch, der das verschärft? Der Widerspruch besteht darin, dass die kapitalistische Logik nicht nur den Zwang hervorbringt, immer weiter, immer mehr Wert zu akkumulieren, sondern sie enthält auch den Zwang, die Produktivität immer weiter zu steigern. Und diese Steigerung der Produktivität ist eigentlich etwas Gegenläufiges zu der Bewegung der Verwertung von Wert, also aus Wert mehr Wert zu machen, aus Geld mehr Geld zu machen. Warum? Produktivitätssteigerung bedeutet, auf einen kurzen Nenner gebracht, Reduktion der Arbeitszeit pro Produkt. Ja, also ein Fahrrad wird dann eben nicht mehr in 10 Stunden, sondern in 5 Stunden oder in 2 Stunden hergestellt. Das ist die Produktivitätssteigerung. So drückt sie sich auf der stofflichen Ebene aus. Mehr Einheiten stofflicher Reichtum pro Zeiteinheit. Mehr Fahrräder pro Stunde als vor 5 Jahren, als vor 10 Jahren und so weiter. Ja, und diese Bewegung der Produktivitätssteigerung geht immer weiter. Stofflicher Reichtum oder die Anzahl der Produkte wird also permanent gesteigert durch die Produktivitätsentwicklung, aber gleichzeitig drückt sich diese Produktivitätsentwicklung auf der Ebene des abstrakten Reichtums als Minderung aus. Warum? Weil die Arbeitszeit reduziert wird. Wenn der Wert nichts anderes darstellt als die Art und Weise, wie die Menschen ihre Beziehung untereinander herstellen, nämlich indem sie Dinge produzieren, also arbeiten, und gleichzeitig diese Arbeitszeit, die sie auf die Produktion der Dinge verwenden, immer weiter reduziert wird durch den Zwang der Produktivitätsentwicklung, dann vermindert das die Wertsumme in dem einzelnen Produkt. Ja, das Fahrrad, das vorher in 10 Stunden produziert wurde und jetzt in 2, ist nur noch ein Fünftel wert, wie vor 10 oder 20 Jahren. Das wäre jetzt für eine Gesellschaft, die sich auf stofflichen Reichtum orientiert, also die auf Bedürfnisorientierung, sich an Bedürfnissen orientiert, wäre das ja eigentlich eine gute Nachricht. Ja, man könnte sagen, wunderbar, also wir arbeiten alle weniger, wir stellen bessere Produkte her, weil wir jetzt mehr Zeit haben, uns dem zu widmen, die halten auch länger und sind alle gut versorgt. Unter kapitalistischen Bedingungen passiert aber was anderes. Es mindert den abstrakten Reichtum, der Wert wird geringer, weil die Arbeitszeit sich verringert und die Reaktion darauf ist systemimmanent logisch die Ausdehnung der absoluten Warenmenge. Ja, also wenn das einzelne Fahrrad nur noch 2 Stunden wert ist, was vorher 10 Stunden war, dann muss ich eben 5 als Unternehmen, als fahrradproduzierendes Unternehmen, eben 5 Fahrräder produzieren. Dann habe ich die gleiche Wertmenge. Da ist also mein abstrakter Reichtum gleich geblieben, noch nicht mal gestiegen. Dazu müsste ich 6 Fahrräder herstellen. Ja, also stelle ich 6 her, wenn ich die verkaufen kann, dann habe ich meinen abstrakten Reichtum vermehrt. Auf der Ebene des stofflichen Reichtums hat sich aber die Masse an Produkten, was habe ich jetzt gesagt, versechsfacht. Ja? Das heißt, die gleiche Summe wert drückt plötzlich 5 oder 6 Mal so viel Ressourcen, Materialien, verbrauchte Energie aus wie vorher. Das heißt, wenn ich das Wachstum in Produkten messe, in stofflichem Verschleiß, dann steigt der exponentiell an, obwohl gleichzeitig der abstrakte Reichtum, also das, was für die Unternehmen oder für das Kapital von Relevanz ist, vielleicht gleich bleibt, vielleicht sogar schrumpft oder nur langsam wächst. Das heißt, wir haben hier einen extremen Wachstumstreiber in diesem Widerspruch zwischen Produktivitätsentwicklung und dem Selbstzweck der Verwertung. Dazu kommt noch ein dritter Aspekt. Also der erste war der endlose Wachstumszwang als solcher, Selbstzweckbewegung. Der zweite war dieser innere Widerspruch, Produktivkraftentwicklung oder Produktivitätsentwicklung, was den Wert senkt und so weiter. Dritter Aspekt, dass die unter anderem durch die neuen Technologien die Globalisierung der Produktion möglich geworden ist in einem Ausmaß, was vorher nicht möglich war. Es gab schon immer eine Weltmarktorientierung des Kapitals, das ist nicht neu. Aber in den letzten 40 Jahren ist diese Globalisierung in einem extremen Maße möglich geworden, 40, 50 Jahren, weil die neuen Technologien es erlauben, die Produktion so zu organisieren, dass sie zergliedert werden kann in 20, 30, 40 Produktionsschritte und die werden überall dort ausgelagert, wo die Kosten gerade niedrig sind, wo die Löhne niedrig sind, wo die Umweltauflagen niedrig sind und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird dann quasi unter kapitalistischen Gesichtspunkten diese neuen Technologien werden eingesetzt, oder das, was auch diese Produktivitätsentwicklung ausmacht, um die Kosten zu minimieren. Die Folge ist natürlich ein enormer Zuwachs an Verkehr, an Materialverschleiß und an Zerstörung von Umwelt und Gesundheit von Menschen in anderen Weltteilen, die darauf angewiesen sind oder glauben, darauf angewiesen zu sein, diese Produktionssegmente aufzunehmen und die Standards entsprechend abzusenken. Dieser dritte Aspekt der Globalisierung nach Gesichtspunkten der betriebswirtschaftlichen Logik verweist auf einen vierten, der auch ganz zentral ist für die Produktion des abstrakten Reichtums, und das ist die Externalisierung. Also die Produktion des abstrakten Reichtums beruht immer schon auf Externalisierung. Es ergibt sich schon daraus, dass ja die Warenproduktion eine private Produktion ist. Also ich produziere als Einzelner nach meinen Zwecken, aber gleichzeitig tue ich es gesellschaftlich. Mein partikulares Interesse ist nur, eine bestimmte Summe wert zu erhalten, und so verhalte ich mich auch. Wenn ich sage, meine ich Unternehmen, Kleinproduzenten, Großunternehmen, alle, die irgendwie produzieren. Der Einzelne ist jetzt hier nicht die einzelne Person, sondern die einzelne Einheit. Jede einzelne Einheit produziert also quasi privat für die Gesellschaft und verhält sich dann entsprechend natürlich auch so, dass die Kosten möglichst abgeschoben werden. Das kann die Infrastruktur sein, das kann die Gesundheit von Menschen sein, das können entsprechende Naturressourcen sein, die ausgebeutet werden, Flüsse, die verdreckt werden, Menschen, die vertrieben werden von ihren Ländereien, egal. Ja, das ist immer eine Form von Externalisierung der Kosten, also eine Abwälzung von Kosten auf andere, die außerhalb dieser, dieser einzelnen Produktionseinheit liegen. Und das multipliziert sich natürlich in dem Maße, wie die kapitalistische Produktionsweise sich weltweit etabliert. Also diese Externalisierung gab es schon immer. Aber mit der Globalisierung sind gewissermaßen auch Grenzen erreicht, wo diese kapitalistische Produktionsweise eben auf der ganzen Welt sich etabliert hat und nun gewissermaßen die letzten Grenzen ausgelotet werden, wo noch Kosten externalisiert werden können. Wo gibt es noch ökologische Senken, die genutzt werden können? Wo kann ich noch Müll abladen? Wo kann ich noch die letzten Ressourcen rauskramen? Wo sind noch Ländereien, wo die Menschen noch nicht vertrieben wurden und so weiter. Also es ist so ein Fortschreiten, wo mit der Globalisierung auch zunehmend die Grenzen dieser Externalisierung erreicht werden und natürlich in gewisser Weise auch zurückschlagen auf die Produktion. Das waren also die vier Aspekte: endloser Wachstumszwang, Produktivitätsentwicklung, die den Wert senkt, die Globalisierung nach Gesichtspunkten der betriebswirtschaftlichen Logik und die Externalisierung. Ein fünfter Aspekt, den möchte ich jetzt hier nur ganz kurz streifen, weil er jetzt ein bisschen vom Thema abrückt, aber trotzdem nicht beiseite gelassen werden kann. Das ist der Aspekt der Verdrängung der lebendigen Arbeit durch die Produktivitätsentwicklung. Ich hatte oben ja gesagt, Produktivitätsentwicklung bedeutet Reduktion der Arbeitszeit pro Wareneinheit, die produziert wird, und damit auch gewissermaßen ein Problem für die kapitalistische Verwertungslogik, die sich dann darin ausdrückt, dass immer mehr Waren produziert werden. Aber das ist ein spätestens seit der dritten industriellen Revolution in den 70er, 80er Jahren oder seit den 70er, 80er Jahren ein grundsätzliches Krisentreiber geworden, der zunächst mal ein ökonomischer Krisentreiber ist, dass nämlich die Arbeit, die ja für die Verwertung des Kapitals zentral ist, zunehmend überflüssig gemacht wird. Wir können das ablesen an der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, an der in Anführungsstrichen Produktion von überflüssigen Menschen in der ganzen Welt, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden fürs Kapital. Aber da es hier sich um eine grundlegende Krise der Kapitalverwertung handelt, stellt sich natürlich auch im Rahmen einer Analyse der ökologischen Krise die Frage, wie greift das eigentlich ineinander? Ja, das kann ich jetzt nicht in allen Aspekten auseinandernehmen, sonst würde das hier zu lang werden. Einen Punkt möchte ich aber nennen. Die kapitalistische Logik hat eine Tendenz in ihrer historischen Dynamik an Grenzen zu stoßen, aber sie hat auch immer wieder die Tendenz, diese Grenzen möglichst zu verschieben. Es geht nicht unendlich, da gibt es logische Grenzen, oder da gibt es logische Grenzen, die man auch angeben kann, aber es gibt immer den Versuch, weiter zu funktionieren, Grenzen zu verschieben. Die Grenzen der Kapitalakkumulation, der Anhäufung von Wert, waren im Grunde in den 80er Jahren erreicht, weil die Kapitalverwertung nicht mehr in der Lage war, genügend Menschen, Arbeitskräfte in die Produktion einzusaugen. Die Lösung, die vorübergehende Lösung, die vorübergehende Verschiebung dieser Grenze war ein Ausweichen in den Bereich des Finanzkapitals, sogenannt bei Marx ist es das fiktive Kapital, was dann weiter funktioniert, wo also Kapital sich weiter vermehrt, und das hat aber auch Konsequenzen für den Krisenverlauf. Es hat zum Beispiel die Konsequenz, dass um fiktives Kapital zu schöpfen, um das Finanzkapital zu nähren, immer mehr Ländereien abgegriffen werden, das ist also als Anlagemöglichkeit in den Städten, aber auch am Land, Landgrabbing. Also es hat eine ganze Reihe von Konsequenzen, die ich jetzt hier nicht auflisten will, aber worauf ich trotzdem hinweisen möchte, es gibt auch eine ökonomische Krise, die parallel läuft zu der ökologischen Krise Und zwar eine strukturelle, grundsätzliche ökonomische Krise der Verwertung, die läuft parallel. Und trotzdem ist über die Fortführung der kapitalistischen Dynamik in der Sphäre des Finanzkapitals die ganze Sache noch, wird noch am Laufen gehalten. Und das bedeutet aber auch, dass der ganze Stoffverbrauch, der durch die Produktivitätsentwicklung und das Unendliche, den Drang zum unendlichen Wachstum in Gang gesetzt wird, dass dieser Stoffverbrauch auch weitergeht. Ja, wir haben es hier zu tun mit einer ökonomischen Krise, wo der Kapitalismus an seine Grenzen stößt, aber das heißt nicht, dass er aufhört zu prozessieren und weiter möglichst viel Material in sich einzusaugen. Wie das genau zusammenhängt, wie gesagt, müssen wir nochmal genauer untersuchen, aber ich möchte jetzt nochmal eingehen auf die beiden Konzepte, von denen ich am Anfang gesprochen habe, nämlich den sogenannten grünen Kapitalismus und die Postwachstumsökonomie, und möchte vor dem Hintergrund der knappen Analyse, die ich jetzt hier vorgestellt habe, diese Konzepte noch einmal genauer kritisieren. Also ich habe ja betont, dass das Wesentliche, was das Wesentliche Element der ökologischen Krise ausmacht und der Klimakrise, die Verselbstständigung des abstrakten Reichtums ist, also eine Verdoppelung, wir haben es mit einem doppelten Reichtum zu tun, und der abstrakte Reichtum ist derjenige, der in Form des Werts die Gesellschaft antreibt. Genau diesen Punkt, die Verdoppelung des Reichtums und die Dynamik des abstrakten Reichtums, wird in diesen beiden Konzepten nicht gesehen, wie in vielen anderen Konzepten auch, aber die stehen jetzt hier halt gerade im Fokus. Beim sogenannten grünen Kapitalismus liegt das Problem eigentlich auf der Hand. Da wird ja auch gar nicht gesagt, dass man kapitalismuskritisch ist, sondern es wird behauptet, ja, man kann durch politische Interventionen und Vorgaben das Ganze so steuern, diese Dynamik so steuern, dass die Produktionsbedingungen umweltfreundlicher werden, der Ressourcenverbrauch sinkt und so weiter und so fort. Ich will nicht bestreiten, dass sich teilweise ein Teil dieser Ziele unter vielleicht günstigen weltpolitischen Rahmenbedingungen, die gibt es allerdings derzeit nicht, dass sich also einige dieser Ziele vielleicht partiell in den kapitalistischen Zentren umsetzen lassen. Also es ist nicht ein Konzept, was völlig in der Luft hängt. Da gibt schon einen realen Kern. Da gibt schon Möglichkeiten, da bestimmte Dinge zu steuern durch CO2-Bepreisung und so weiter. Es gibt die Möglichkeit, die energetische Basis umzustellen, wie es ja in den letzten, zumindest beim Stromverbrauch, in den letzten 20 Jahren durchaus Fortschritte gegeben hat. Also da gibt es durchaus Spielräume und die werden auch zum Teil genutzt. Da gibt es dann politische Konflikte, wie weit das möglich ist und wie nicht. Aber es gibt einen Spielraum für dieses Konzept des sogenannten grünen Kapitalismus, nicht in der Weise, wie er von sich selbst behauptet. Also der Kapitalismus wird nie ein grüner, ökologischer, nachhaltiger sein. Aber in bestimmten Teilaspekten lassen sich natürlich Faktoren verändern. Ja. Allerdings, das Zentrale ist, dass damit natürlich der Wachstumszwang, also der Zwang, der von der Produktion des abstrakten Reichtums ausgeht, dieser Zwang ist damit ja keinesfalls außer Kraft gesetzt. Das ist auch gar nicht das Ziel, wollen die ja gar nicht. Sagen, das ist gut, man muss das nur steuern. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass selbst wenn gewisse Teilerfolge erzielt werden, zum Beispiel bei der energetischen Basis in den kapitalistischen Zentren, es zu einer Verlagerung des exzessiven Ressourcenverschleißes auf andere Felder und andere Regionen kommt. Es hört nicht auf, es wird einfach nur verlagert. Also ganz klassisch dafür ist ja die Debatte um die E-Mobilität, ja, wo dann vielleicht im besten Fall der Erdölverbrauch total minimiert wird, aber dafür werden dann anderweitig, geht der Ranlauf los aufs Lithium, auf seltene Erden, Und das führt zu jetzt schon zu extremen Zerstörungen in Ländern, wo es diese Rohstoffe gibt, zum Beispiel Bolivien und Chile. Ja, also da gibt's, da sind ganze Landschaften schon zerstört worden wegen dem Lithium und das schreitet immer weiter voran. Das heißt, es findet nur eine Verlagerung statt. Insofern ist auch diese E-Mobilität eigentlich klassisches Beispiel dafür. Übrigens auch ein interessanter Aspekt, China baut 43 neue Atomkraftwerke, um die E-Mobilität zu ermöglichen. Also unheimlich ökologisch. Weil sie wissen, die sind nicht blöd, die wissen, dass sie den Strom, den sie da brauchen, nicht durch Wasserkraft, Wind und so weiter erzeugen können. Also bauen sie 43 neue Atomkraftwerke. Ja, und sie sind nicht das einzige Land. Also unheimlich ökologisch, wie wir sehen. Dazu kommt zweitens dann auch der berühmte Rebound-Effekt. Also kennen wir ja, Automotoren werden effektiver, dafür werden die Autos größer und schwerer. Das kleinste Tesla-Modell zum Beispiel hat 235 PS und fährt maximal 180 Stundenkilometer. Das ist das kleinste. Ja? Also auch völlig idiotisch, was natürlich auch keiner stofflichen Rationalität folgt. Also wenn es darum ginge... Bitte? Was wiegt das Ding? Ja, das ist das Gewicht und so. Ne? Sondern da geht es in dem Fall geht es rein um ein Statussymbol für Leute, die zeigen wollen, dass sie sich ein E-Auto leisten können, was schick aussieht und was weiß ich, ein Image hat. Also auch hier, und natürlich entsprechend kostet. Das heißt, es stellt den entsprechenden Wert dar. Tesla produziert diese Autos für eine Kaufkraft, eine Käuferschicht, die viel Kaufkraft hat und will damit entsprechend viel Wert produzieren. Es folgt keiner stofflichen Rationalität, dass gesagt wird, wir überlegen uns, wie wir jetzt den Verkehr so organisieren könnten, dass er ökologisch vernünftig ist. Ja. Drittens, es ist eine Illusion zu meinen, die Externalisierung von Umweltschäden ließe sich vermeiden durch eine umfassende Bepreisung dieser Effekte. Das ist ja so die Logik hinter dem CO2-Preis. Man sagt, ja, da wird was externalisiert, also gebe ich dem einen Preis, dann müssen die Unternehmen oder auch die Konsumenten das mit einkalkulieren und dann ist es quasi wieder zurückgeholt in die betriebswirtschaftliche Kalkulation oder in die Kaufkraftkalkulation. Wunderbar, alles in Ordnung. Das ist natürlich eine völlige Illusion. Ja, weil das geht für einzelne Stoffe vielleicht, also bei FCKW ging es zum Beispiel mehr durch Verbote als durch Bepreisung. Ja, es geht vielleicht sogar bei CO2, habe da meinen Zweifel, aber partiell. Aber es geht nicht bei dieser unglaublichen Fülle von Umweltschäden, die produziert werden, in all ihrer Komplexität und allem, was da ineinander greift, das alles zu bepreisen und zurückzuholen in die private Kalkulation derjenigen Einheit, die da produziert, um einen bestimmten Gewinn zu machen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das funktioniert auch nicht, ja noch nicht einmal im sozialen Bereich, wo es eine gewisse Kontrolle gibt, weil da gibt es Gewerkschaften, da gibt es Menschen, die sich wehren, vielleicht eben auch nicht. Also das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Mit anderen Worten, das ist eine ziemliche Ideologie, zu behaupten, man könne das Ganze, die Externalisierungslogik, die zum Grundwesen, zum Wesen, zur Grundstruktur der kapitalistischen Produktionsweise gehört, man könne die durch eine marktwirtschaftliche Logik, durch Bepreisung, durch Zertifikate, durch Steuern quasi kontrollieren. Das ist reine Augenwischerei, das geht einfach nicht, kann man auch im Einzelnen durchaus nachzeigen. Was heißt das? Eine Einschätzung dieses Konzepts des sogenannten grünen Kapitalismus, Green New Deal, ist, dass er einerseits eine Funktion erfüllt, Legitimation und Beruhigung zu liefern in Zeiten der Klimakrise. Das ist ganz klar. Ja, es wird gesagt, keine Panik, wir können so weitermachen wie bisher. Also jedenfalls mit dem System, was wir haben. Wir müssen es einfach nur ein bisschen besser regulieren. Kriegen wir hin. Ja, das beruhigt unheimlich. Deswegen ist das auch so beliebt. Andererseits Wir können, wie gesagt, in den kapitalistischen Zentren zumindest durchaus auch partielle Effekte eintreten. Und auch wenn es dann diese Externalisierung etc. gibt, was ich gesagt habe, das heißt, es hängt nicht völlig in der Luft. Bestimmte Maßnahmen können bis zu einem gewissen Grad erfolgreich umgesetzt werden. Und warum sage ich das? Ich sage das auch deswegen, weil ich damit eben nicht alle im Zuge des sogenannten Green New Deal vorgeschlagenen Konzepte und Maßnahmen in Bausch und Bogen verbannen will. Ich sehe da auch durchaus politische Ansatzpunkte, komme ich gleich nochmal etwas näher drauf zurück. Das heißt, wenn sowas gefordert wird wie Ausbau des Schienenverkehrs oder kostenloser ÖPNV oder Umstellung auf regenerative Energien, soweit es da Möglichkeiten gibt, da was gemacht wird, ist das ja erstmal nicht verkehrt und kann ein Ansatzpunkt für politische Strategien sein. Aber darauf komme ich gleich nochmal zurück und gehe jetzt nochmal ein auf das Konzept des Degrowth oder der Postwachstumsökonomie. Ja, auch hier hatte ich am Anfang schon gesagt, gibt es das Grundproblem, dass es kein Begriff der Reichtumsform vorhanden ist. Also es gibt kein Bewusstsein darüber, dass wir es in der kapitalistischen Gesellschaft mit einer historisch spezifischen Form der Reichtumsproduktion zu tun haben, die einer bestimmten Logik folgt. Und weil es diesen Begriff nicht gibt, kommt dann so jemand wie der Nico Pech zu der Konsequenz, dass er sagt, naja, Ausstieg aus dem Wachstumszwang kann es nur so geben, indem wir die industrielle Produktion massiv zurückfahren, indem wir weitgehend auf moderne Technologien verzichten, die Produktion regionalisieren, teilweise zur Subsistenz zurückkommen, kleine Tauschwirtschaft etablieren und so weiter. Also er denkt eigentlich das System genauso monolithisch wie der Green New Deal oder andere Volkswirtschaftler, er ist ja auch Volkswirtschaftler, sind gewohnt, das zu vermischen, die Tauschwertseite und die Gebrauchswertseite, da gibt es keinerlei Unterscheidung, das geht mal so hin und her. Er denkt also die Reichtumsproduktion so, wie sie ist, als Einheit und kann deswegen auch nicht den Unterschied machen zwischen stofflich und abstrakt und kann deswegen nur zu der Konsequenz kommen, wenn es kein Wachstum mehr geben darf, und da gebe ich Ihnen ja prinzipiell recht, jedenfalls nicht in dieser Form, da müssen wir eben alles zurückfahren. Was er damit aber vollkommen übersieht, gibt es noch eine ganze Reihe von politischen Konsequenzen, auf die ich jetzt auch nicht eingehen kann. Was also jemand wie der Nico Pech da vollkommen übersieht, ist erstmal grundsätzlich diese Differenz von stofflichem und abstraktem Reichtum und damit zusammenhängend ganz konkret eine Konsequenz, dass nämlich die kapitalistische Gesellschaft in ihrer historischen Dynamik ja eine ganze ungeheure Menge an Potenzialen hervorgebracht hat, die ganz anders genutzt werden könnten als in der Form der abstrakten Reichtumsproduktion. Ja, die sind zwar in der abstrakten Reichtumsproduktion entwickelt worden, sowas wie Computer oder CNC-Technologie oder Solartechnologie, ist alles entwickelt worden unter kapitalistischen Bedingungen, aber das heißt ja nicht, dass sie quasi vollkommen kapitalistisch infiziert wären und nicht daraus herausgelöst werden und auch anders verwendet werden könnten. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Technologien, die schlicht und einfach verworfen werden müssen, zum Beispiel AKWs oder Methoden der industriellen Landwirtschaft. Aber es gibt eben eine ganze Menge, jede Menge von Potenzialen, die ganz anders genutzt werden könnten zum Wohle der Gesellschaft, um es mal so ganz allgemein und etwas pathetisch zu sagen, wenn sie eben nicht in der Logik der abstrakten Reichtumsproduktion angewendet werden, sondern getrennt davon für sich behandelt werden. Ich will es an zwei Beispielen festmachen. Nehmen wir mal die Automatisierung und Digitalisierung der Produktion. Wie wird die heute genutzt? Sie wird genutzt, um die Produktion nach Kosten, Gesichtspunkten zu zergliedern, über den gesamten Globus zu verteilen, da wo es halt am günstigsten ist, wo ich die meisten Umweltsauereien begehen kann als Unternehmen, da mache ich das, und wo die Löhne am niedrigsten sind und so weiter. Und dann wird alles wieder zusammengeführt und von dort aus wieder über den ganzen Globus vermarktet. Ja? Also allein das, abgesehen von den Schweinereien, die da geschehen an den Ländern, wo da produziert wird, allein der gigantische Transport- und Materialaufwand und Organisationsaufwand, um das zu zergliedern und wieder zusammenzuführen und so weiter und dann wieder zu vermarkten. Von dem Schwachsinn der Vermarktung in den Shoppingcentern und so weiter gar nicht zu sprechen. Aber diese Automatisierung und Digitalisierung könnte natürlich genauso genutzt werden, um die Produktion zu dezentralisieren. Und zwar nicht zu dezentralisieren handwerklich und subsistenzwirtschaftlich, sondern auf höchstem Niveau. Durch CNC-Maschinen, 3D-Drucker, was weiß ich. Ja? Das heißt, wir könnten heute einen Großteil der Dinge, die wir benötigen, dezentral herstellen und eigentlich nur noch das Wissen fluktuieren lassen. Das Wissen muss natürlich frei fließen können. Der Austausch des Wissens und der Austausch von notwendigen Ressourcen, von Dingen, die nicht überall hergestellt werden können, unter den entsprechenden Regionen. Also das ist durchaus möglich. Es ist sehr gut denkbar. Es gibt auch Konzepte von Leuten, die sagen, das können wir auch machen unter kapitalistischen Bedingungen. Bei Mason kommt das zum Beispiel vor, Paul Mason und so. Das heißt, da gibt es Potenziale, die können aber nur dann genutzt werden, wenn diese Technologien nicht unter kapitalistischen Bedingungen genutzt werden, sondern eingesetzt werden unter stofflichen Gesichtspunkten, unter Gesichtspunkten der Bedürfnisbefriedigung, also nach dem, was Menschen brauchen, oder wie Marx sagt, in einer Gesellschaft, in der jeder nach seinen Fähigkeiten und jeder nach seinen Bedürfnissen lebt. Das zweite Beispiel, Internet, wird heute maßgeblich genutzt für kommerzielle Zwecke jeder Art, Werbung, Videostreaming, Pornos, glaube ich, ein Drittel der Kapazitäten, Bitcoins, auch so ein Irrsinn, und natürlich staatliche Kontrollzwecke. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass all diese Inhalte entfallen, reduziert sich erstens der Energie- und Ressourcenverbrauch enorm. Und zweitens kann dann das Internet wirklich die Plattform sein, die es immer in den Utopien sein sollte und zum Teil ja durchaus auch ist, nämlich eine Plattform für die freie Zirkulation des Wissens und eine Plattform für die globale Vernetzung, also dass ich wirklich mit allen Menschen überall auf der Welt mich zusammenbringen kann und mit ihnen kommunizieren kann, was gesellschaftlich sinnvoll ist, gemacht werden kann und so weiter und so fort. Das heißt, eine Plattform, die wirklich historisch einmalig ist, hat es ja nie gegeben, und ein irrsinniger Fortschritt, wenn man es so nennen will, technologischer Fortschritt, der aber unter kapitalistischen Gesichtspunkten natürlich auf die beschriebene Art und Weise genutzt wird, aber der ganz andere Potenziale hat. Oder die Plattform hat ganz andere Potenziale. Also nur zwei Beispiele, man kann das fortsetzen an vielen, vielen Beispielen. Aber ich will jetzt hier eure und ihre Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Also, ich komme langsam zum Schluss. Meine zentrale These ist ja, andersrum. Was folgt daraus? Was folgt daraus? Wenn das zentrale Problem darin besteht, dass die Reichtumsproduktion in der kapitalistischen Gesellschaft der Logik des abstrakten Reichtums unterliegt und von dieser Logik vorangetrieben wird, also quasi selbstläufig vorangetrieben wird, dann kann die Konsequenz natürlich nur sein, Aufhebung dieser Reichtumsform, also Abkopplung der stofflichen Reichtumsproduktion von der abstrakten Reichtumsproduktion, wenn man es so nennen will, also jedenfalls Orientierung auf die stoffliche Reichtumsproduktion. Nutzung der Ressourcen, der Potenziale der Möglichkeiten, die existieren, um gesellschaftlich ein gutes Leben für wirklich alle zu ermöglichen. Diese Möglichkeiten gibt es längst, jenseits dieser Zwänge, die von der abstrakten Reichtumsproduktion ausgehen. Das ist aber, und das ist ein zentraler Punkt, nicht einfach was Technisches. Also naja, ist eine Reichtumsproduktion, die ändert man halt, sondern was steht dahinter? Dahinter steht eine ganz andere Form der Vergesellschaftung. Die abstrakte Reichtumsproduktion ist, wie ich am Anfang gesagt habe, ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Es ist nichts Fremdes, sondern das ist nichts anderes als eine bestimmte Beziehungsform, die sich gegenüber dem Menschen verselbstständigt hat. Die Zersplitterung der Gesellschaft in vereinzelte Einzelne, die über ihre Arbeit und über ihre Arbeitsprodukte miteinander in Beziehung treten und diese Arbeitsprodukte verselbstständigen sich ihnen gegenüber in Form des Werts, des abstrakten Reichtumsgewinns, Macht über sie. Wenn wir also davon sprechen, dass diese abstrakte Reichtumsproduktion oder diese Form des Reichtums aufgehoben werden muss, perspektivisch, dann heißt das eine ganz andere Form von gesellschaftlicher Beziehung als Grundlage der Gesellschaft. Negativ gesprochen wäre das die Aufhebung einer gesellschaftlichen Form, in der die Menschen als voneinander getrennte existieren. Und das heißt eben nicht Kollektivierung, sondern ganz im Gegenteil. Es heißt eine Gesellschaft, wenn man es dann positiv ausdrücken will, eine Gesellschaft, in der die Menschen grundsätzlich sich darüber vergesellschaften, dass sie miteinander kooperieren. Der kapitalistischen Gesellschaft ist das Vergesellschaftungsprinzip das Verfolgen des Eigeninteresses. Ich verfolge mein partikulares Interesse gegen andere. Ich vergesellschafte mich auf widersprüchliche Art und Weise, indem ich privat agiere und gegen andere bin. Eine Gesellschaft, eine befreite Gesellschaft kann also nur eine sein, in der die Menschen ganz grundsätzlich sich darüber in Beziehung setzen, dass sie kooperieren. Und zwar als Grundbeziehung. Also die Art und Weise, wie überhaupt Gesellschaft hergestellt wird, ist die Kooperation. Ich sage das jetzt bewusst ganz allgemein, weil man das dann auch nochmal ausführen müsste, was das heißen kann. Aber es heißt Kooperation und kann dann aber auch nur heißen freiwillige Kooperation. Ja, also die Art und Weise, wie ein Mensch mit anderen kooperieren will, wo, an welcher Stelle, wozu, das muss die freie Entscheidung sein. Also es wäre auch das, was bei Marx dann die freie Assoziation der Individuen heißt. Und das hat natürlich Konsequenzen, oder wie gesagt, das ist die Beziehungsform, die dem Ganzen zugrunde liegen muss. Und für die Reichtumsproduktion bedeutet es Folgendes: Die Reichtumsproduktion ist dann nicht mehr herausgelöst aus der Gesellschaft und führt ein Eigenleben, sondern die Reichtumsproduktion ist eingebettet in die Gesellschaft. Sie ist also Teil des gesellschaftlichen Kommunikations- und Kooperationszusammenhangs, wo Menschen in freiwilligen Zusammenschlüssen darüber verhandeln, was und wie hergestellt werden muss oder soll und in welcher Art und Weise. Und in diesen Verhandlungsprozess ist auch die Reichtumsproduktion mit eingebettet. Und das bedeutet zugleich auch, dass die Gesellschaft nicht mehr der Reichtumsproduktion unterliegt als Zwang, sondern umgekehrt, dass sie über die Reichtumsproduktion bestimmt. Und es bedeutet zweitens eine Erweiterung, ganz grundsätzliche Erweiterung des Begriffs des Reichtums, des gesellschaftlichen Reichtums. Also wenn wir genau hinschauen, ist ja der gesellschaftliche Reichtum in Form von Waren ein extrem eingeschränkter, abgeschnittener. Ist alles abgeschnitten, was sich nicht in Warenform ausdrückt, in Geld ausdrückt. Was Beziehungen sind, was die Care-Arbeit angeht, alles, was die Naturbeziehungen angeht, alles ausgeschlossen aus dem Reichtumsbegriff. Ein Reichtumsbegriff, der eingebettet ist in einen Kooperations- und Kommunikationszusammenhang frei kooperierender, assoziierter Individuen, ist ein viel weiterer. Das heißt, wir haben es hier mit einer ganz grundsätzlichen Transformation der Reichtumsproduktion zu tun und einer grundsätzlichen Transformation der Beziehungsform. Damit komme ich jetzt dann wirklich zu den letzten Sätzen. weil ich jetzt hier erstmal sehr grundsätzlich und allgemein diese Perspektive ausgemalt habe und sich jetzt vielleicht einige auch fragen, ja, alles schön und gut, aber was fange ich jetzt damit an, hier und heute? Also ich kann jetzt hier kann und will jetzt hier keine politische Strategie vorlegen, so und so ist der Weg und das ist da zu tun. Aber es ist durchaus so, dass es Ansatzpunkte gibt in der gesellschaftlichen Realität, auch in der politischen Situation, politische Ansatzpunkte. Und es gibt Handlungsmöglichkeiten, Schritte in diese Richtung zu unternehmen. Also so eine Gesellschaft entsteht ja nicht, fällt nicht vom Himmel, sie wird auch nicht verordnet von einem Staat, dann ist sie keine freie Assoziation, sondern die muss sich selber erfinden, sie muss sich herausbilden in einer sozialen Bewegung, die sich formiert gegen die Widersprüche in dieser Gesellschaft. Ja, und es geht also quasi jetzt überhaupt erstmal darum, eine Orientierung zu finden, neue Orientierung zu finden für was eine befreite Gesellschaft sein kann, weil diese Orientierung ist weitgehend verloren gegangen. Und an einer solchen Orientierung können sich die sozialen Bewegungen, die es ja gibt und die sich an allen möglichen Konflikten, die entstehen, entlang dieser der Klimakrise und der sozialen Krise, der ökonomischen Krise, an diesen Konfliktlinien entstehen Bewegungen, die sich dann aber, die zunächst mal sehr orientierungslos sind, fragmentiert sind, keinen gemeinsamen Bezugspunkt haben. Und mit einer solchen Perspektive lässt sich ein solcher Bezugspunkt schaffen. Wo, nur um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, und bitte das jetzt nicht so ganz wörtlich zu nehmen, der hat jetzt gesagt, wir müssen da und da anfangen, sondern nur als ein Beispiel. Ich hatte den kostenlosen ÖPNV erwähnt, der so in diesen Konzepten von New Green, wie heißt es jetzt? Green New Deal vorkommt. Oder es gibt auch Vorstellungen einer Dezentralisierung und Kommunalisierung der Energieversorgung oder Ausbau regionaler ökologischer Landwirtschaft. Das sind ja alles Konzepte, die sind erstmal, weisen ja durchaus in die richtige Richtung, sind aber natürlich in diesen Konzepten des New Green Deal, Green New Deal, so gedacht, dass da irgendwie der Staat die Verantwortung übernimmt, die Gemeindeverwaltung oder irgendwas. Und die werden auch sehr schnell an ihre Grenzen stoßen, an Grenzen der Finanzierbarkeit, an Grenzen der Bürokratisierung und so weiter. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, diese Konzepte ernst zu nehmen, sie aufzugreifen und zu sagen, ja, die können funktionieren, aber nur, wenn sie verbunden werden mit Formen der Selbstorganisation, der kooperativen, der Schaffung von Kooperativzusammenhängen, von Commons, die das organisieren. Das heißt, von einer Formierung quasi, es geht quasi um die Formierung entlang solcher Konfliktlinien der Schaffung von Feldern der Selbstorganisation, in denen die Elemente einer befreiten Gesellschaft vorweggenommen werden können oder entwickelt werden können. Und das geht nur durch den Konflikt hindurch. Also es ist nichts, was so nebeneinander herläuft, sondern es geht nur in den Konflikten mit den Mächten, die diese Produktionsweise und Reichtumsform verteidigen. Und die treten natürlich auf. Die treten in dem Moment auf, wo die Eigentumsfrage gestellt wird, bei Grund und Boden, wegen der Landwirtschaft. Die treten in dem Moment auf, wo bei der Frage der Kommunalisierung, der Energieversorgung, die Gewinninteressen der großen Unternehmen in Frage gestellt werden und so weiter. Es gibt die entsprechenden Konflikte, treten sofort auf, wenn ins Spiel gebracht wird eine andere Form der Vergesellschaftung und nicht nur ein halbherziger Schritt in Richtung, ja, jetzt wollen wir mal da und dort ein bisschen was korrigieren. Insofern geht es hier eigentlich um eine neue gesellschaftliche Konfliktformulierung. Wir brauchen eine Perspektive, wo wollen wir hin? Und wir brauchen eine neue gesellschaftliche Konfliktformulierung. Und der Orientierungspunkt ist die Frontstellung gegen die Produktionswahl, gegen die Reichtumsproduktion, die Form der Reichtumsproduktion, die die kapitalistische Gesellschaft ausmacht, in allen ihren Effekten Konflikten, die sie produziert, Ausschlüssen, die sie produziert, also überall dort, wo diese Ausschlüsse produziert werden, wo diese negativen Effekte anfallen, da sind die Konflikte entsprechend zu formulieren, um eine neue Perspektive zu entwickeln, die dann auch solche Bewegungen zusammenbringen kann. Das ist jetzt erstmal noch relativ grundsätzlich gehalten, aber ich halte es für notwendig, das auch, das zunächst einmal auf einer sehr grundsätzlichen Ebene auch klar zu haben. Die Frage, wie sich das dann im Einzelnen politisch umsetzt, ist dann tatsächlich auch eine Frage der Bewegungen, die sich dort formieren und der Forderungen, die dann entsprechend erhoben werden können. Soweit. Thank you.